Falcone geht nach Rom. Tief unter der Oberflächenhitze terroristischer Gewalt, konstanter Krisen und instabiler Koalitionsregierungen war das Nachkriegsitalien ein Land, das im Kalten Krieg erstarrt war. Ewig in der Opposition erhielt der Partito Comunista Italiano, PC, finanzielle Unterstützung aus Moskau. Ewig an der Regierung kassierten die Christdemokraten Geld von der CIA. Der Fall der Berliner Mauer im November 1989 und das Ende der 42 Jahre Kalten Krieges sollten das System zutiefst destabilisieren. Die unmittelbarste Auswirkung bestand darin, dass die Kommunistische Partei Italiens sich veranlasst sah, den Namen zu ändern und in eine Identitätskrise stürzte, die sie regelrecht außer Gefecht setzte. Der große Buhmann der italienischen Politik existierte nicht mehr. Zunächst schienen die Christdemokraten und ihre Verbündeten ungeschoren davonzukommen, als die Sieger. Doch ihr System hatte seine Daseinsberechtigung verloren, seine raison d'être, die Roten fernzuhalten. Die DC lebte jetzt von geborgter Zeit. Der Mann, der die zynische und unsaubere Seite der christdemokratischen Regierung verkörperte, Giulio Andreotti, war zwischen 1989 und Frühjahr 1992 Ministerpräsident. Sogar er und die übrigen Bonzen des alten Systems sahen ein, dass die Regierung jetzt die Initiative ergreifen musste. Die Verbrechensbekämpfung war für die Politiker, die Italien so lange regiert hatten, eine gute Möglichkeit, um sich ihre Daseinsberechtigung zurückzuholen. Im Februar 1991 übernahm Giovanni Falcone ein hohes Amt im Justizministerium. Sein Auftrag lautete, Italiens Umgang mit dem organisierten Verbrechen gründlich umzukrempeln. Für die Regierung war dies eine verblüffende Kehrtwendung. Wie schon damals jedermann wusste, erhielt Andreotti seit den späten 60er Jahren politische Rückendeckung von Salvo Lima und der betrügerischsten politischen Familie. Und jetzt überließ er strategische Stellungen des Rechtssystems dem größten Feind der Cosa Nostra. Kaum in Rom angekommen, ging Falcone mit der üblichen Dynamik ans Werk. Er entwarf eine ganze Serie von Gesetzen, um gegen die Mafias im Land aufzurüsten. Wichtiger noch waren seine Pläne für die Einführung neuer Strukturen, die die Ermittlungsarbeit im Zusammenhang mit der Cosa Nostra, der Camorra, der 'Ndrangheta und den übrigen Mafia-Organisationen Italiens erleichtern sollten. Die Direzione Investigativa Antimafia, Kriminalamt zur Bekämpfung der Mafia, kurz DIA, war eine Art Äquivalent zum FBI. Sie sollte Italiens Einsatzkräfte in ihrem Kampf gegen die Bandenwelt koordinieren. Was die Justiz betraf, so nahm sich Falcone Palermos Antimafia-Pool zum Vorbild und schlug vor, ihn zu kopieren. In sämtlichen Staatsanwaltschaften des Landes sollten spezialisierte Juristenteams entstehen, die sich ganz auf die Bekämpfung der Mafias konzentrierten. Die Direzioni Distrettuali Antimafia oder DDA-Ämter waren geboren. Das Poolsystem, das in Palermo demontiert worden war, diente jetzt im ganzen Land als Schablone. Die einzelnen DDA-Ämter sollten von einer Direzione Nationale Antimafia, Nationalen Antimafia-Staatsanwaltschaft, kurz DNA, koordiniert werden, deren Leitung ein ranghoher Richter innehatte. Riesige Datenbanken würden die zahllosen Namen, Gesichter und Kontakte in Italiens Mafia-Netzwerken speichern. Falcone war in Palermo an den Rand gedrängt worden und die Pionierarbeit des Antimafia-Pools, die dieser ungeachtet der tödlichen Gefahr geleistet hatte, immer mehr behindert worden. Doch mit außergewöhnlicher Klarsicht und Kühnheit hatte Falcone einen flüchtigen Moment des politischen Tauwetters genutzt, um aus seiner bitteren Erfahrung in Palermo Lehren zu ziehen und den Kampf gegen die Mafia-Organisationen landesweit zu verändern. Dies war sein größtes Verdienst, sein Vermächtnis an das Land, das ihn nie in gebührendem Maße zu würdigen wusste. Falcones Entwürfe für die DIA, die DNA und die DDAs brachten gewaltige Verbesserungen und eine neue Kontinuität im Kampf gegen die Mafias. Von nun an würde Italien, sobald es in einer Strafsache gegen die Cosa Nostra, die Camorra und die 'Ndrangheta ermittelte, Falcones Methoden anwenden. Falcone hatte sein Land endlich vom Fluch der Amnesie erlöst und es in die Lage gebracht, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Während sie in banger Erwartung die Entwicklungen in Rom beobachteten, war den sizilianischen Mafiosi bewusst, dass das Urteil des obersten Gerichtshofs zum Mammutprozess, das Anfang 1992 fällig war, von maßgeblicher Bedeutung für ihre Zukunft wäre. Eine Bestätigung des Buscetta-Theorems würde einen folgenschweren juristischen Präzedenzfall schaffen, weil damit die Existenz der Cosa Nostra als krimineller Geheimbund bestätigt wäre. Die Bosse der Kommission hatten auch persönliche Gründe, um die Erwägungen des obersten Gerichtshofes genau zu verfolgen. Für die meisten standen irreversible lebenslange Haftstrafen auf dem Spiel. Ein aus Sicht der Mafia falscher Ausgang des Mammutprozesses wäre auch ein katastrophales Fazit für Totorinas Leitung der ehrenwerten Gesellschaft. Am 30. Januar 1992 verkündete der oberste Gerichtshof sein Urteil und bestätigte damit die ursprünglichen Entscheidungen des Mammutprozesses. Das Buscetta-Theorem war zur Tatsache geworden. Die Cosa Nostra existierte vor dem Gesetz. Auch Falcones Feinde erkannten, wie bedeutsam das Urteil des obersten Gerichtshofs war. Totorinas Brutalität hatte die Cosa Nostra von ihren politischen Beschützern abgeschnitten. Man würde seine Führung in Frage stellen. Sein Leben wäre verwirkt. Der Boss der Bosse erklärte, dass die Cosa Nostra verraten worden sei und Rache nehmen dürfe. Sein führender Killer erzählt seither den Richtern, dass die Cosa Nostra sich aufgemacht habe, um Giulio Andreottis politische Fraktion zu zerstören, deren Vorsitz auf Sizilien Salvo Lima innehatte. Ohne Lima und Sizilien würde Andreotti einen Großteil seines Einflusses innerhalb der Democrazia Cristiana verlieren. So erhielt Salvo Lima, kaum 6 Wochen nach dem Urteil des obersten Gerichtshofes zum Buscetta-Theorem, seinen Lohn für 40 Jahre treue Dienste für die Cosa Nostra, als er im Palermer Strandviertel Mondello von 2 Männern auf einem Motorrad niedergeschossen wurde.